hat verlängst schon deinen großen Traum. Und wieder mal sind wir ein Volk ohne Raum. Die Gefolgschaft von damals ist heute schwach und alt. Und der Jugend von heute verbietet man Zusammenhalt. Was das Ideal von Millionen schleimige Kompromisse kanntest du nicht. Was das Ideal von Millionen und führst ein Volk aus der Dunkelheit ins Licht. Arbeitsplatz und Wohnungsnot waren bei dir unbekannt. Jeder konnte stolz sein auf sein deutsches Vaterland. Sie hetzen gegen dich, doch verloren hast du nie. Nur Lüge und Verrat zwangen das Volk in die Knie. Ein Vergessen dieser Schwach wird es für uns nie geben. Der Glaube an dich wird immer und ewig weiterleben. Was das Ideal von Millionen, schleimige Kompromisse kanntest du nicht. Was das Ideal von Millionen, führst ein Volk aus der Dunkelheit ins Licht. Ja, du bist das Ideal.